wünschte, ein Kind zu sein. Hat der Tag längst sein Licht ausgelöscht. Stille dran, alle Fenster ein. Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein. Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein. Tanzt der Rauch im Kerzenlicht. Die Worte schliefen allmählich ein. Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein. Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein, war mir zum Lachen und Weinen zugleich. Fühlte mich arm, fühlte mich reich. Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein. Ein Kind zu sein, trugen mich gläserne Wolken als Acht. Der Tag hat mich zu dir gebracht. Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein.